1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, Leute, pünktlich melden wir uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer freien Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen möchtet, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Bin gespannt auf eure Anrufer und eure Themen, auf eure Anrufe und eure Themen. Und der erste Anrufer heute Nacht ist der Tarek und Tarek ist 34. Hallo Tarek. Ja, hallo Domian. Ja, Tarek, um was geht's bei dir? Thema Integration. Mhm. Na, also ich muss vorab sagen, ne, ich war mehrere Jahre in Haft. Ja. Und hab jetzt eine Bundesrepublik, eine Duldung. Ein was? Eine Duldung. Eine Duldung in Deutschland? Eine Duldung, ja, ja. Woher kommst du denn oder deine Familie? Ja, meine Familie kommt aus Tunesien. Ja. Ich selber komme aus, also ich selber kann sagen, was ich Deutscher bin. Du bist hier geboren? Ja klar, ich bin hier geboren. Ja. Und du sagst, du warst lange im Knast. Warum warst du im Knast? Ja, ich habe insgesamt 12 Jahre abgesessen. 12 Jahre? 12 Jahre, ja. Das ist mein 16. Lebensjahr hat das angefangen. Verdammt lange Zeit für einen 34-Jährigen. Ja, sicherlich, klar. Ja. Klar, das ist verdammt lange Zeit, ne? Aber. Warum warst du im Knast? Warum warst du im Knast? Unterschiedliche Delikte, Raubüberfälle, BTM. Halt, ne? Alles, was da anfällt, eigentlich, ne? Ja. Sind Menschen zu Schaden gekommen? Nie. Nie? Nie. Mhm. Niemals. Wie lange bist du jetzt aus dem Knast raus? Seit dem 1.6.2010 bin ich entlassen worden. Ja. Ja, und Bist jetzt aufgrund der Straftaten nur geduldet in Deutschland? Ist das richtig so? Bin aufgrund meiner Straftaten, ja, richtig. Aufgrund meiner Straftaten bin ich nur geduldet hier. Was heißt nur geduldet? Geduldet heißt, ich darf nicht, aus Nordrhein-Westfalen, also NRW darf ich definitiv nicht verlassen. Ach so, mhm. Ne, und halt bei vielen Sachen habe ich Schwierigkeiten. Habe ich nie verstanden, die Leitung war schlecht. Ich habe sehr, sehr viele Schwierigkeiten durch diese Duldung bekommen. Ja. Aber also, eigentlich, wenn du es so siehst, Domian, ist es ja auch eigentlich zu Recht. Ne? Mhm. Wenn viele Zuschauer sagen, ja klar, der hat es ja verdient. Ja. Sag mal doch, damit ich es besser verstehe, also Duldung heißt, du darfst dich nur in NRW aufhalten. Was für Auflagen hast du noch? Auflagen, ich mach mal kurz auf, mein Kollege will auch hören, warte mal kurz. Mhm. Ist man dran? Ja, okay. Ja, die Auflagen sind halt, ich darf nur nicht aus Nordrhein-Westfalen raus halt, ne? Darf aber, jetzt angenommen jetzt, wenn ich nicht arbeiten würde, dürfte ich kein Hartz IV bekommen, ich dürfte keine eigene Wohnung haben, ich müsste in Asylheim leben, so halt Kleinigkeiten halt, ne? Halt Kleinigkeiten, das sind schon große Dinge halt, ne? Ja. Heißt Duldung auch, dass du dir jetzt auf keinen Fall, du darfst dir nichts mehr zu Schulden kommen lassen, dann fliegst du raus? Ja. Na, ja. Ja, doch, eigentlich schon, ja klar. Ja, eigentlich schon, oder ja? Ja, doch, ja. Ja. Aber ich bin jetzt zwar ruhiger geworden, ne, aber das hat nichts mit der Duldung zu tun, das hat was mit mir selber zu tun halt, ne? Man ist ja irgendwann mal, wird man ja älter. Ja. Alles ein, ne, was man falsch gemacht hat. Ja, und man versucht da sein Leben in den Griff halt zu kriegen. Ne? Was hat denn bewirkt, dass du ein bisschen ruhiger geworden bist und dass du vielleicht auch dein Leben jetzt ein bisschen anders siehst? Was hat das bewirkt? Erstmal auf was anderes hinaus. Wenn das gehen könnte. Es geht darum, geht es. Ne? Ich verstehe nicht, wieso ein Ausländer, der hier in der Bundesrepublik Deutschland geboren ist, mhm, nicht gleichgestellt wird wie ein Deutscher. Mhm. Das heißt, okay, mir ist wirklich bewusst, ich habe extrem viel Scheiße gebaut. Ja. Der Tatgenosse war ein Deutscher. Bitte? Mein Tatgenosse, das war ja auch ein Deutscher. Ja, ja. ne, der wurde nicht so diskriminiert wie ich. Also, naja, wenn ich der, aber die Strafen hat er ja nur auch so bekommen. Der hat die gleiche Strafe wie ich bekommen, aber der hat ja zum Beispiel nicht diese Probleme, die ich jetzt habe. Mhm. Also, ja, dass du nur in NRW wohnen kannst. Diese Diskriminierung, die ich in den Jahren erlebt habe, während meiner Haftzeit, unglaublich ist. Das ist schon menschenunwürdig, ist ja schon. Was ist denn das für eine Diskriminierung, die du in der Haftzeit erlebt hast als Ausländer? Als Ausländer zum Beispiel, mach dich weg aus Deutschland hier. So ganz banale Dinge halt, ne? Guck dich mal, wie du aussiehst, dann weißt du, warum du abgeschoben wirst. Ja, wenn man nach einer Ausbildung gefragt hat während der Haftzeit, ja, dann hieß es, da sich für die Bundesrepublik Deutschland nicht mehr beim Arbeitsmarkt tätig sein können, können wir keine Ausbildung geben. Mhm. Also so eine Sachen halt, ne? Ja. Dieses Resozialisieren, das gibt's gar nicht. Also, ich gebe dir auch recht. Mir ist das auch ein Reiz. Ich gebe dir recht, mir ist das auch ein Rätsel, warum ein junger Mann, in deinem Fall damals vor 34 Jahren, der in Deutschland geboren wird, nicht automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Das ist ja... Das verstehe ich auch nicht. Andererseits musst du natürlich jetzt, aber du hast, bist ja auch einsichtig, das habe ich gerade gehört. Hättest du dich ordentlich verhalten in all den Jahren, wäre es dir besser ergangen. Okay, nehmen wir mal an, der Punkt ist ja, ich habe mich nicht ordentlich verhalten. Ja, ich sag ja. Okay. Aber finden Sie das richtig, dass ein Ausländer, der hier in Deutschland geboren ist, trotzdem mit der Abschiebung bedroht wird? Finden Sie das richtig, dass ich jetzt als Ausländer, der perfekt die deutsche Sprache beherrscht, so behandelt wird mit einer Duldung? Finden Sie das richtig, dass ich 2 Jahre lang brauche, um eine Sparkassenkarte zu bekommen? Finden Sie das richtig, dass ein Ausländer... Nun klage mich jetzt nicht an, ich bin nicht der Staat. Nein. Grundsätzlich bin ich auf deiner Seite. Aber in einem Punkt, nämlich in dem genannten Punkt, dass ich das mit der Staatsbürgerschaft auch alles sehr antiquiert finde. Auf der anderen Seite aber hast du dich auch ordentlich zu verhalten in diesem Staat, so wie sich alle Leute ordentlich zu verhalten haben. Und wenn es nicht funktioniert, dann muss man halt die Suppe auslöffeln. Ich glaube dir wirklich, müssen wir nicht drüber reden, dass du es schwerer hast. Natürlich ist das richtig, was du sagst. Man muss sich natürlich in jedem Staat ordentlich verhalten. Ja. Aber Fakt ist, jeder Mensch macht mal Fehler. Natürlich. Einer mal mehr und einer mal weniger. So, jetzt lass uns mal ein bisschen nach vorne gucken. Du hast die Kritik geübt und die kann man aus deiner Warte heraus absolut verstehen. So, ne? Das stellen wir jetzt mal so hin. Jetzt aber 2012. Du bist seit 2010 aus dem Knast raus und sagst, ich bin ruhiger geworden, ich bin anders geworden. Wie sieht denn jetzt deine Gegenwart und auch vielleicht deine Wünsche für die Zukunft aus? Ja, meine Wünsche sind, dass ich endlich meine Papiere bekomme. Also, dass ich jetzt einen festen Arbeitsvertrag bekomme von der Firma, wo ich jetzt tätig bin. Ah, du hast eine Tätigkeit im Moment, einen Job. Ja. Wie sieht's mit der Arbeit? Ja? Bitte, was soll ich sagen? Ich wollte fragen, wie sieht's mit Beziehung aus? Hast du eine Freundin, eine Frau? Ja, ich habe eine Freundin, ne? Ja, ich möchte dich bei der, ne? Wenn wir schon da sind, ne? Die hört mir dazu, Samira, ich liebe dich. Und es tut mir wirklich leid. Ne? Ich hoffe, das habt ihr jetzt mitgekriegt. Ja. Wir müssen das ja auch verstehen. Was tut dir leid? Was meinst du damit? Ja, was soll ich sagen? Ich bin, wenn man so lange, ne, Knast ab hat, ne? Geht einiges in einem Menschen kaputt. Das glaube ich, ja. Da geht so viel kaputt, das glaubst du gar nicht. Verstehst du? Ah, nicht schon. Beziehungsunfähig bin ich nicht. Wie lange bist du denn mit deiner Freundin schon zusammen? Seit dem 21. Februar. Ach so, ganz frisch noch. Ist die Freundin schon eine wichtige Säule für dich, dass du sagst, mit der schaffe ich es? Bitte? Ja, ohne sie geht einmal gar nichts. Mhm. Ja. Ist aber, was soll ich denn sagen halt, ne? Also ich persönlich, weil ich auch so viel Negativerfahrungen in meinem Leben gehabt habe, wenn mir eine Frau sagt jetzt, ne, ich liebe dich, ne, dann frage ich mich, ey, warum? Ja, warum? Erklär mir, warum liebst du mich? Aber sie liebt dich. Sagt sie, ja klar, das sagt sie. Und du glaubst ihr das auch? Nicht. Du glaubst es ihr nicht? Nicht. Ich ich weiß es nicht. Ich bin ja mittlerweile immer, ich sehe immer alles erstmal negativ. Ist ja auch klar, dass du erstmal skeptisch bist. Aber Tarek, wichtig ist ja auch, immer auch den neuen Situationen eine neue Chance zu geben. Und wenn jetzt wenn du eine nette Frau gefunden hast und die sich offensichtlich, die kennt ja deine Vergangenheit. Ja. Ja, sie kennt die komplette Vergangenheit. Sie kennt die komplette, ja, natürlich nicht alles, aber einiges. Das Wichtigste. Ja, das Wichtigste kennt sie halt, gut, ne? Aber gut. Nicht alles, ne? Also ja. Wenn ich hier alles erzählen würde, würdest du abhauen. Ja, also, weiß ich nicht. In der Regel fällt man ja ganz gut, wenn man ganz offen ist. Und man kann dann am meisten Eindruck schinden, wenn man ehrlich ist. Auf keinen Fall. Es gibt, Domian, ihr könnt nicht alle durcheinander reden, das verstehe ich nicht. Warte mal, Domian, sag dir mal was, ne? Wenn sie alles erfahren würde, würde sie vielleicht abhauen. Ne? Das heißt jetzt nicht, was ich jetzt irgend so ein brutaler Mensch bin oder sowas. Was würde sie denn, wenn die das aus deiner Vergangenheit erfahren würde, was würde sie zum Abhauen bewegen? Hey, die hören gerade zu, das kann ich auf keinen Fall sagen. Okay. Gut, jetzt ist die Leitung, es rappelt immer mehr. Ich würde mal Folgendes vorschlagen. Wir beenden das jetzt mal. Ich gratuliere dir erstmal zu deiner guten Freundin. Und ich hoffe, dass das wirklich eine gute Säule ist jetzt für dein weiteres Leben. Und ich drücke dir wirklich die Daumen, dass du jetzt deinen Arbeitsvertrag bekommst und du eine solide Arbeit hast und eine feste Anstellung. Ich danke dir. Domian, ich wollte noch was sagen. Na, ich kenne dich schon seit 1994. So lange? Ja, sicher. Seit meiner ersten Jugendzeit hier. Iserlohn. Ja? Seitdem an kenne ich dich. Mann. So eine lange Zeit. Ja. Und ich dachte, ich wusste, dass ich irgendwann mit dir reden werde. Ja. Na, hat mich echt gefreut, mit dir zu reden. Tarek, ich wünsche dir wirklich von Herzen alles Gute. Und damit du jetzt einen guten Neustart für dein Leben hinkriegst und damit diese ganze Sache Vergangenheit ist, von der du mir erzählt hast. Alles Gute und toi, toi, toi. Auch ein Mann. Ja, du auch. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Nicole hat auch diese Nummer gewählt und die ist jetzt dran. Nicole 40, guten Morgen. Guten Morgen. Nicole, um was geht's bei dir? Ich wollte einfach mal, ja, meine Geschichte erzählen vom letzten Jahr. Mhm. Wer ist unsere? Dein Mann, dein Freund? Mein Sohn, meine Kinder. Ja. Mein Sohn ist, bei dem wurde letztes Jahr im März Neuroblastom Stadium 4 festgestellt. Das erklärst du uns, was das ist. Ein bösartiger Krebstumor, der mit Streuung ins Knochenmark. Und wo ist der Krebstumor? An der linken Nebenniere war der Tumor. Der Tumor ist mittlerweile entfernt. Wie alt ist der Sohn? Der wird jetzt im Juni 4. Ach so, klein noch. Mhm. 4 Jahre ist alt. Letztes Jahr festgestellt. Genau. Ja. Durch Zufall halt festgestellt, wie halt, ja, Krebs halt festgestellt wird. Ja, aber bei einem 4-jährigen Kind durch Zufall, was waren das für Symptome? Ja, er konnte halt, das linke Bein tat ihm weh. Und dann war halt erst der Verdacht, dass er einen Hüftschnupfen hatte. Habe ich vorher im Leben noch nie gehört, was das ist. Habe ich auch nie gehört. Habe ich auch gesagt, also was macht die Hüfte, niest die? Nee, dann ist wohl Wasseransammlung in der Hüfte, soll es wohl sein. Mhm. War es aber dann nicht. Und aufgrund wurde Ultraschall und alles gemacht. Und da wurde dann halt, also dieser Arzt, der diesen Ultraschall gemacht hat, der hat Gott sei Dank zu hoch angesetzt. Und aufgrund dessen Fehler, in Anführungsstrichen Fehler, wurde der Tumor an der linken Nebenniere festgestellt. Durch den Ultraschall? Mhm. So, da kann ich mir vorstellen, wenn man einen 4-jährigen kleinen Jungen hat, ist man absolut verzweifelt, wenn man so eine Diagnose hört. Ja. Komplett. Ja. Und das war eine hochernste Diagnose. Noch ernster geht's nicht. Nein. Mhm. Also Neuroblastom Stadium 4 ist... Das werden die Insider jetzt wissen, aber ich ahne es auch, wie du es jetzt sagst, ist das fast die höchste und schlimmste... Es ist eine der bösartigsten Krebsarten, die Kinder kriegen können, ja. Und die Heilungschancen sind halt sehr, sehr gering. Was ist dann alles passiert? Es hat angefangen mit Chemotherapie. Es gab keine Operation? Doch, die gab es auch, aber erst gab es die Chemotherapie. Dann Anfang August wurde der Tumor entfernt. Mhm. 900 Milliliter groß. Lass mich kurz zwischenfragen. Chemotherapien sind in der Regel sehr, sehr belastend für Menschen. Wie geht denn so ein kleines Kind damit um? Er hat eigentlich, also die Chemo an sich, hat er immer relativ gut vertragen. Mhm. Nur halt so die Zeiten. Er hatte viele Infekte. Er hatte unter anderem einen Infekt an seinem Katheter und ist also mehrmals durch irgendwelche Infekte schon dem Tod von der Schippe gesprungen. Definitiv. Und mein Gott, so ein kleiner Kerl. Hat unendlich viele Schmerzen gehabt, wurde dann mit Morphin behandelt und es gibt einfach nichts Schlimmeres, als wie so ein kleines Kind unter Morphin zu sehen, weil das ist Hölle. So, dann ist er operiert worden an dem Tumor? Dann ist er im August operiert worden an dem Tumor, sah auch alles soweit ganz gut aus. Dann hat er eine Bestrahlung gekriegt, MEBG-Bestrahlung heißt das, sprich, ihm wurde radioaktives Mittel gespritzt, so dass das sich dann halt in den Metastasen festsetzen soll und die zersprengen soll. Mhm. Danach hat er eine Hochdosis-Chemo bekommen im September. Mhm. Über 6 Wochen lang mit einer autologen Stammzellentransplantation. Mhm. Autolog heißt, es waren seine eigenen Stammzellen. Und es sah auch da alles noch sehr gut aus. Wir sind am 15. Oktober 2011 raus aus dem Krankenhaus und es sah eigentlich, ja, relativ gut aus. Mhm. Ich unterbreche dich an der Stelle auch nochmal. Da ist ja jetzt schon eine ganze Menge mit dem kleinen Kerl passiert. Mhm. Der kleine Kerl ist aber auch schon 4. Und mit 4 kriegt man ja doch schon eine ganze Menge mit. Er weiß das. Wie hast du ihm das erklärt? Wie habe ich ihm das erklärt? Ich habe ihm von Anfang an gesagt, klar, hat er direkt angefangen zu fragen, weil er ist unwahrscheinlich neugierig schon immer gewesen. Und ich habe es ihm dann halt versucht, irgendwie zu erklären. Und hast du ihm gesagt, dass es eine ganz schwere Krankheit ist, an der man auch sterben kann? Ich habe es ihm anders erklärt. Also ich habe ihm gesagt, es ist halt in seinem Bauch sitzt halt so ein kleines Monster. Das Monster ist böse und es hat halt Pipi gemacht in seine Knochen. Mhm. Und so hat er es dann auch aufgefasst. Und irgendwann so im Laufe der ganzen Zeit hat er selber dann auch gesagt, ich will nicht sterben, ich weiß, ich kann daran sterben. Ach, das hat der kleine Kerl gesagt. Ja, also die Kinder, die kriegen unwahrscheinlich viel mit. Interessant, das ist Wahnsinn. Dass er, er hat auch verstanden, was Sterben bedeutet. Ja. Dass man dann weg ist. Ja. Ja, er hat es gesehen, auf der Station sind halt Kinder gestorben und klar wird dann halt gefragt, wo ist der hin? Mhm. Und ja, für ihn sind das jetzt alles Sterne. Also wenn er abends die Sterne sieht, dann weiß er, dann sagt er, das ist der. Ja. So, jetzt musst du mir sagen, jetzt machen wir mal einen Sprung in die Jetztzeit, nach heute. Wie geht es dem Kleinen heute? Heute, äußerlich geht es ihm gut, innerlich überhaupt nicht. Was heißt das? Also der Krebs ist im Griff, ist nein. weg? Nein. Wir haben im März eine Sintigraphie gehabt, wo man halt den Krebszellen sichtbar machen kann. Ja. Und dabei wurde halt festgestellt, dass das gesamte Skelettsystem wieder befallen ist mit Metastasen. Ach. Und psychisch, wie geht's ihm? Psychisch geht's ihm mehr oder weniger gut, sag ich mal. Also wir wohnen an einem Ort, wo wir nicht wohnen wollen. Ich bin hier alleine mit meinen 3 Kindern. Ja, lass uns mal eben das kurz noch aufklären. Es gibt noch 2 andere Kinder, die sind wie alt? 13 und 17. 13 und 17. Mhm. Und du bist alleinerziehend. Mhm. Da gibt es den Vater, der existiert nicht, oder? Der Kleine hat einen Erzeuger. Der Kleine hat einen Erzeuger. Das, das sagt mir schon alles, also er kümmert sich nicht darum. Mhm. Ja. Das heißt, es hängt alles an dir und an deiner kleinen Familie. Ja, ja. Mhm. Das, ich stelle mir vor, dass das auch eine extrem große Belastung für dich und für die anderen Kinder ist. Ja, natürlich. Wie geht ihr damit um? Wie gehen wir damit um? Wir reden miteinander, wir fangen uns gegenseitig auf. Mein Freund ist zwar noch da, aber der wohnt leider in Stuttgart. Also es gibt einen Freund, den du hast. Ja. Mhm. Und dessen Familie ist halt da, die uns halt auch auffängt. Nur wir sind im Wuppertal. Und das sind halt 400 Kilometer dazwischen. Ja, das ist wir versuchen jetzt die ganze Zeit schon eine Wohnung dort hinten zu finden. Mhm. Weil es ist einfach Fakt, dass wenn wir da hinten sind, geht es uns einfach allen psychisch auch wesentlich besser als wir hier. Wenn ihr bei deinem Freund seid. Mhm. Ja. Genau. Ist der Kleine jetzt so krank, dass er es nicht schaffen wird? Das ist eine schwerwiegende Frage gewesen, ne? Ich weiß. Aber du wirst darüber nachgedacht haben, du wirst sicher auch schon mit Ärzten oder deinem Freund darüber gesprochen haben. Natürlich. Hat er kleine Schmerzen im Moment? Im Moment nicht, nein. Weiß er, dass er wieder so krank ist? Ja. Er weiß es? Er weiß das. Er weiß auch, dass es keine Rettung mehr gibt? Ja, das weiß er auch. Das hast du ihm auch gesagt? Ja. Wie hast du ihm das denn gefragt? Wie habe ich ihm das gesagt? Er hat mich gefragt. Wie hat er gefragt? Mama. Er stand vor mir und hat mich gefragt, Mama, bin ich bald auch ein Stern? Muss man da nicht heulen? Man kann nicht heulen. Es geht nicht. Kann man da einfach sagen, ja, du bist auch bald ein Stern? Nee. Ich habe ihn einfach nur in den Arm genommen und dadurch wusste er die Antwort. Also. Hat er dann nicht mehr nachgefragt? Doch, er hat danach auch nochmal gefragt und hat aber dann auch zu mir gesagt, und wenn ich dann ein Stern bin, dann tue ich immer ganz, ganz hell leuchten und dann siehst du mich immer. Dann muss man wieder heulen. Mhm. Hast du ihn wieder in den Arm genommen? Natürlich. Mhm. Wie immer. Vor was hast du und vor was habt ihr jetzt am meisten Angst? Angst davor, dass es jetzt wirklich in dieser Zeit noch passiert, wo wir noch hier im Wuppertal wohnen. Mhm. Man kann zeitlich keine Aussagen machen. Nee. Also, weil es in der Nähe von deinem Freund wird ja alle besser abgefedert und abgestürzt. Mhm. Genau. Hast du denn mit den Ärzten, die ihn behandeln, einen Plan gemacht, wie man ihn behandeln soll, wenn es jetzt schlimmer wird? Ja, das heißt ein Plan. Also man wird in dieser Klinik dann mehr oder weniger so ein bisschen an den Rand gestellt. Ach so, das heißt, du hast gar nicht das Gefühl, wirklich gut betreut zu sein dort? Mittlerweile nicht mehr, nein. Daher auch der Wunsch, wegzugehen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, das ist ja gerade in der Situation das A und O, dass man einen Arzt oder Ärzte an der Seite hat, die alles Menschenmögliche für einen tun. Genau, und das ist halt nicht mehr wirklich gegeben. Also das Vertrauen ist nicht mehr wirklich da. Seitdem die wissen, dass wir definitiv wegziehen wollen, das wollten wir schon vorher, also nicht erst seit gestern. Mhm. Über welchen Zeitraum reden wir? Wann könnte das passieren mit dem Wegziehen? Ja, wenn es nach mir geht, in den nächsten 3 Monaten. Nur das ist halt schwierig. 3 Monate ist lang. Ja, es ist halt schwierig, eine Wohnung dort hinten zu finden, ne? Weißt du, Nicole, wenn ihr jetzt ein so gestörtes Verhältnis zu diesen Ärzten habt, ich sag's mal so spontan, würde ich, glaube ich, alles dran setzen, jetzt auch hier noch, wo du bist, noch eine neue Klinik zu finden. Wenn jemand so schwer. Ja, gut, das ist halt schwierig, ne? Ja, ich weiß. So viele Kinderonkologien gibt's nicht. Mhm. Und dann kommt dann auch die Krankenkasse, das weil die Fahrten zu den Kliniken, also wir müssen von Wuppertal jetzt schon bis nach Düsseldorf. Ja. So, und die Krankenkassen bezahlen die Fahrten dann halt nicht, ne? Aber ich kann das auch gar nicht verstehen, dass Ärzte, wenn du denen sagst, wir werden wahrscheinlich bald wegziehen, dass deren Engagement dann nachlässt. Das ist mir nachgelassen hat es erst nach der letzten Szintigrafie. Also nachdem dann feststand, dass das gesamte Skelettsystem wieder betroffen ist. Ach so, nach dem Motto, da kann man sowieso nichts mehr machen. Ja, so nach dem Motto, ja gut, ist abgehakt, passt jetzt nicht in unsere Statistik, sind schon zu viele, schieben wir jetzt ab. Ich würde dich gerne nochmal fragen, woher nimmst du im Moment deine Kraft? Wenn ich das wüsste, könnte ich dir antworten, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, man ist in solchen Situationen zu unmenschlichen Kräften fähig. Man funktioniert. Man funktioniert. Genau. Ja. Mhm. Also wir genießen einfach jede Minute, die wir mit dem haben. Ja, das ist auch sehr richtig so, wo er noch einigermaßen gut kann. Genau. Mhm. Jedes Lachen, was er hat, jeden Joke, den er bringt, er ist einfach unser König. Also. Genau. Macht alles Schöne mit ihm, was er noch will, woran er Spaß hat. Ganz genau. Koch ihm jedes leckere Essen, was er mag. Sowieso. Sowieso, was er noch gerne essen mag. Ich koche den nachts um drei, brate ich den kleine Würstchen und keine Ahnung, wenn er den Bedarf danach hat, ja, bitteschön, dann machen wir das. Weinen die Geschwister? Auch, ja. Boah, das tut mir so leid für euch, Nicole. Das tut mir so leid, das ist so rührend. Also, so ein kleines Kind so leiden zu sehen und so schwer krank zu sehen, ist, glaube ich, unermesslich ist das. Unermesslich. Ja, man kann es sich nicht wirklich vorstellen. Also wenn man nicht selber was zu tun hat damit, geht es halt nicht. Ich meine, du machst ja alles richtig. Du machst alles richtig. Du bist für den Kleinen da. Du umsorgst ihn, du erfüllst ihm Wünsche. Mehr kannst du ja gar nicht machen. Nee, wenn ich es könnte, würde ich es tun, aber ich kann es nicht. Ich möchte gerne nochmal, dass du mit meiner Psychologin sprichst, nicht wegen eines psychologischen Problems, sondern vielleicht könnt ihr doch nochmal beraten, was man da mit diesen Ärzten machen kann. Da habe ich ein ganz ungutes Gefühl. Das machen wir besser im Hintergrund, da ist ein bisschen mehr Zeit. Ach Nicole, ich wünsche dir und dem Kleinen so sehr von Herzen, dass er doch noch ein paar schöne Monate hat. Ja, Mama. Wir machen das Beste aus. Ja. Sei bei ihm, das bist du. Ja. Sei bei ihm. Und von Herzen. Ich glaub, 24 Stunden rund um die Uhr. Weißt du, das sage ich ja nicht oft, aber das weiß ich jetzt. Ich weiß, dass 100% aller Menschen, die uns zuhören, auf deiner Seite jetzt sind und dir und euch die Daumen drücken. Das ist so. Ja, vielleicht gibt es ja doch noch Wunder, wer weiß. Manchmal ist es auch gut, daran zu hoffen, daran zu glauben, ja, das stimmt. So, liebe Nicole, jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von der Sabine zurückgerufen und ihr erläutert das Problem nochmal ausführlicher. Okay. Alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss. Tschüss. Uhr haben wir und ich möchte euch hinweisen auf unser Thema morgen. Morgen heißt unser Thema Feige. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die sich in ihrem Leben schon einmal feige verhalten haben, sehr feige vielleicht sogar verhalten haben und sich dessen unter Umständen auch schämen. Also feige, die zu feige waren, zum Beispiel einen Fehler zuzugeben oder die Wahrheit jemandem zu sagen oder vielleicht auch einem Menschen zu helfen oder die zu feige waren oder zu feige sind, sich eine große Schwäche einzugestehen, eine Sucht einzugestehen. Mit euch möchte ich gerne morgen sprechen. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die schon mal die Feigheit von anderen ertragen mussten oder die Opfer von feigen Menschen geworden sind, Opfer von Feigheit gewesen sind. Wenn ihr darüber gerne mit mir sprechen wollt morgen, dann meldet euch per Mail am besten schon an unter domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr, wie immer, sind die Leitungen geschaltet unter unserer bekannten Nummer. Feige. Das ist das Thema morgen. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die selbst feige sind, aus welchen Gründen auch immer, sich feige verhalten haben oder sich zurzeit feige verhalten und auch gerne mit Leuten, die Opfer von Feigheit geworden sind. Unser Thema morgen. So, heute weiter mit der freien Themennacht und ich begrüße sehr herzlich jetzt den Jupp, 53. Guten Morgen, Jupp. Ja, hallo, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Was geht's denn? Es geht darum, dass ich zurzeit zwei Beziehungen habe. Zwei Beziehungen hat Jupp? Jawohl. Wie lange dauern die denn schon an? Die dauern an, die eine ist 5 Jahre und die andere ist jetzt 1 Jahr. Ah, 5 Jahre und 1 Jahr. Und ich gehe mal davon aus, dass es Frauen sind. Ja, klar, ja. Natürlich. Ja, gut, so klar ist es nicht. Genau. Ne? Jupp, steht aber, da Frauen. Ist er in Ordnung? Ja. Ist ja nicht schlimm, soll es ja auch geben. So, und die beiden Frauen wissen nichts voneinander. Nein, die wissen nichts voneinander. Was ist denn mit der du jetzt seit einem Jahr zusammen bist? Was ist denn so toll an der, dass du dich auf die hast eingelassen? Was so toll an der ist? Also, die ist irgendwie auch anders wie die andere und bei der fühle ich mich irgendwie geborgener. Inwiefern ist die denn anders als die ich nenne die andere mal Hauptfreundin? Ja, inwiefern ist die anders? Man kann mit ihr besser reden über alles und kann man Ja, wie gesagt, man kann mit ihr über alles besser reden und kann man ist auch zärtlicher zu mir. kann man mit ihr auch besser im Bett umgehen? Ja, würde ich auch sagen. Also der, sagen wir es klar, der Sex mit der neuen Freundin ist besser als mit der etablierten Freundin. Ja, ja, ja. Wohnst du mit deiner etablierten Freundin, mit der langjährigen? Nein. Ich wohne mit keiner zusammen. Was ist denn das Tolle und Schöne an der langjährigen Freundin? Ja, was ist das Schöne an ihr? Man kann sich auch zu ihr verlassen. Also bis jetzt immer. Und ich meine, wenn ich sie angerufen habe, war sie auch immer da. Das war kein Thema. Aber so wie das jetzt im Moment ist, ist das nichts auf Dauer. Mit der langjährigen? Nein, überhaupt mit diesen zwei Beziehungen. Davon gehe ich aus. Das ist ja auch kein Zustand. Nein, das ist kein Zustand. Würdest du sagen, dass die Liebe, so die Leidenschaft und Liebe, die man ja eigentlich in einer Beziehung empfinden sollte, bei der langjährigen eigentlich eingeschlafen ist oder ausgebrannt ist? Ja, würde ich sagen, sie ist eingeschlafen. Und auch die berühmten Schmetterlinge im Bauch hast du eher bei der neuen. Ja, genau. Die würde natürlich aus allen Wolken fallen, wenn die neue weiß auch nicht, dass du eine langjährige hast. Nein. Da musst du aber viel lügen seit einem Jahr. Ja, darum ist das nicht so einfach, ne? Jedes Wochenende, da will die eine was machen und die andere auch. Und du? Ja, so, und dann muss ich dann gucken, dass ich das irgendwie auf die Reihe kriege, ne? Genau. Und dann schläft die eine bei dir oder die andere. Hast du Angst, dass die vielleicht vorbeikommt oder anruft oder umgekehrt? Ja, genau. Ein ganzes Jahr. Wie hast du es denn so zum Beispiel letztes Weihnachten oder Silvester gemacht? Da will man doch dann mit seiner Partnerin zusammen sein. Ja, wir haben schon Silvester gemacht. Die neuere jetzt, die ich jetzt habe, die hat auch Kinder noch. Mhm. Die war halt bei ihren Kindern und habe ich gesagt, da fahre ich dann nicht mit hin, mache ich nicht. Ne? Mhm. Und dann habe ich dann den Weihnachten mit der anderen verbracht. Ne? Weihnachten und Silvester? Ja, und Silvester habe ich halt mit der neuen dann verbracht. Ne? Und was hast du der alten gesagt? Was ich der alten gesagt habe, ja, ich bin auch im Angelverein. Wir haben eine Silvesterfeier vom Angelverein. Verstehe. Und da bin ich da, ne? Mann, oh Mann. Weißt du, dass du auch gut morgen bei mir anrufen könntest zu unserem Thema? Hast du noch in Erinnerung, was wir morgen für ein Thema haben? Feige, ja. Genau. Du bist ein feiger Kerl. Tja, das ist das Problem. Das ist das Problem. Ich glaube, da hast du recht. Ich soll doch mal klare Linien schaffen. Also, weißt du, Jupp, wenn du das so eindeutig, da muss ich ja gar nicht weiter nachfragen, gerade schon gesagt hast, dass du mit der alten, also alte in Anführungszeichen, die langjährige Freundin, dass da irgendwie alles ausgebrannt ist und eingeschlafen ist, dann ist ja die Entscheidung eigentlich klar, wohin es gehen muss. Ja, aber ich würde ja jetzt auch nicht wehtun. Ne? Nee, komm, du bist ja nicht der große Held, der Rücksicht nimmt. Du sagst ihr nicht die Wahrheit, weil du ihr nicht wehtun willst, sondern du sagst ihr nicht die Wahrheit, weil du dir nicht wehtun willst. Und du willst von allen das Rosinchen rausgepickt haben. Nee, das ist nicht wahr. Das stimmt nicht. Was hält dich denn dann bei der Älteren, bei der Langjährigen? Ja, was hält mich bei der? Wir haben auch schon viel Scheiße durchgemacht, auf Deutsch gesagt, sie und ich. Mhm. Und auch zusammen schon. Mhm. Ja. Ja, klar, das bindet natürlich, das ist mir völlig klar. Und da ist es dann auch immer schwer rauszugehen. Das ist eine Vertrautheit, eine Verlässlichkeit. Aber ja, das stimmt. Ja. Aber um das Wort Liebe zu gebrauchen, da kommt nur die neue in Frage. Ja, das ist richtig. Ja. Die neue ist auch ein bisschen anders. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das beschreiben soll. Naja, du hast mir gerade nicht jetzt beim Sex, überhaupt auch. Ja, du hast ja auch gerade gesagt, du kannst besser mit ihr reden. Ja. Hast du auch das Gefühl, dass dich die neue Freundin besser versteht? Ja, habe ich auch, ja. Wie alt sind die beiden Frauen eigentlich? Die Langjährige, die ich jetzt schon habe, die ist 55, wird jetzt 56. Ja. Und die Neue, die ich jetzt habe, die ist 47 und wird jetzt 48. Ja, gut. Das macht, ist ja alles nicht so ein großer Unterschied. Nee, das ist kein großer Unterschied. Ne? Also Jupp, ich, also ganz ehrlich, als komplett neutraler Mensch, der dich nicht kennt, sage dir, dass du da klartisch machen musst. Naja. Dass du, also ganz im Klartext heißt es, dass du dich von der Langjährigen trennen solltest und musst, finde ich, wie du dir den Fall schilderst. Ja, ja. Dann ist natürlich jetzt die Frage, wie geht man mit der Neuen um? Beichtet man ihr, was jetzt ein Jahr gelaufen ist, was wahrscheinlich sehr schlimm wäre für die Frau? Ja, das glaube ich auch. Sie ist dann, sie hat auch eine Beziehung hinter sich, die, wo sie verarscht wurde. Und jetzt und ich weiß nicht, wenn ich ihr das jetzt sagen würde, wie sie dann reagieren würde. Ne? Okay, dann könnte man ja einen Deal jetzt machen. Man sagt, okay, du handelst jetzt zumindest schnell und schaffst klare Verhältnisse und hüllst über deine Vergangenheit den Mantel des Schweigens und ab sofort verhältst du dich ordentlich der Frau gegenüber. Dann, ja, ja. Dann wäre das ja auch eine Perspektive. Ja, ich glaube, das werde ich auch machen jetzt. Ja. Also, ja. Ist besser so. Mich macht das auch nervlich fertig, wenn dann die Neue hier ist und dann muss ich Angst haben, dass die andere hier klingelt. Furchtbar, furchtbar. Das macht dich in deiner Eigeneinschätzung ja auch klein. Ja, ja, ja. Also wir sind uns einig, ne, eigentlich? Ja, ich glaube, ja, wir sind uns einig. Also Jupp muss handeln. Ja, ich muss handeln, genau. Dann wünsche ich viel Erfolg und alles Gute, Jupp. Ja, danke. Dann deine Sendung, die ist wirklich auch prima. Danke. Und ich bin froh, dass ich mal durchgekommen bin. Ja. Und dass ich mal mit dir reden konnte darüber. Schön, dass du da warst und viel Glück wünsche ich dir. Ja, tschüss. Dir auch noch. Dankeschön, tschüss. Tschö. 0800-220-50-50 Annika, 27. Annika, hallo. Guten Abend, Domian, hallo. Guten Abend, um was geht's bei dir? Bei mir geht es darum, dass ich vor kurzem rausgefunden habe, über eine Therapie, dass ich unter Dissoziationen leide. Das, was man früher multiple Persönlichkeit genannt hat, ist heute eine dissoziative Identitätsstörung. Das heißt im Klartext? Das heißt im Klartext, dass ich Momente habe, wo ich zum Beispiel durch eine bestimmte Frage, die mich persönlich irgendwie tangiert, weggetreten bin und dann eigentlich erst an der Reaktion meines Gegenübers merke, dass ich weggetreten war. Aha. Und antwortest du denn dann, während du weggetreten bist, dennoch auf die Frage? Kommt vor. Also es gibt verschiedene Rollen. Es gibt zum Beispiel das Kind, das die Funktion hat, mich, also Unterwerfung, Schutz, also in Situationen, wo ich Angst habe. Also da bin ich dann Kind quasi. Dann gibt es Situationen, wo ich gar nicht antworte, sondern einfach körperlich reagiere. Also einfach zum Beispiel stark Angst zeige, aber gar nicht merke, dass mein Körper das tut. Ja. Und du merkst dann in den Situationen, wenn du eine, ich sag jetzt mal ein bisschen populistisch, wenn du eine andere Person bist, so ist es ja nicht, wenn du eine andere Rolle hast, sagen wir es so. Wenn du in einer anderen Rolle, merkst du das nicht, dass du in dieser Rolle bist. Du merkst das hinterher, wenn es vorbei ist. Ja. So ist das. Das heißt, das könnte rein theoretisch jetzt sogar in diesem Gespräch passieren, ohne dass du es dann richtig, wirklich mitbekommst. Sehr, sehr unwahrscheinlich, aber theoretisch ja. Du hast Nee, bitte. Weil das schon Themenbereiche betrifft, die mich dann tangieren. Also wirklich, wenn du mich sehr, sehr persönlich auf einer Ebene ansprechen würdest, wo ich verletzlich bin sozusagen, dann wäre es schwierig, ja. Ich werde dir jetzt ich werde dich jetzt einige Sachen fragen und du musst sofort sagen, nee, stopp, damit. Ja, ja, klar. Ne? Das ist die Regel, dann akzeptiere ich das auch. Du hast gesagt, dass das innerhalb einer Therapie rausgekommen ist. Mhm. Warum überhaupt bist du in diese Therapie gegangen? Ja, ich habe seit 2 Jahren ganz, ganz schwierigen Kontakt zu meinen Eltern. Und habe mich dann entschlossen, eine Familientherapie zu machen. Alleine. weil meine Eltern auch woanders wohnen. Mhm. Und ja, und die Situation ist die, dass ja, ich bin als Kind sexuell missbraucht worden und meine Eltern kommen damit weniger klar als ich, weil sie sich Schuldzuweisungen irgendwie geben, sozusagen. Wer ist denn der Täter gewesen? Ein Bekannter. Der Familie? Ja. Ist das einmal passiert, mehrmals? Mehrmals über längeren Zeitraum, mehrere Monate. Wie alt warst du da? 11, 12. Ja. Und dann, hast du damals deinen Eltern etwas gesagt? Ja, das spielt mich in die Geschichte rein. Lange Zeit nicht. Und ich bin ihn aber quasi den Täter nicht mehr losgeworden. Und als es dann aber fast schon vorbei war, habe ich dann meine Eltern doch daran teilhaben lassen, was passiert ist. Und eigentlich ging die ganze Chose dann erst richtig los. Also, haben die es dir nicht geglaubt? Doch, sie haben es mir geglaubt, aber sie sind nicht damit fertig geworden, dass es passiert ist. Ach so, nach dem Motto, wir hätten es früher sehen müssen. Sie hätten es früher sehen müssen, genau. Siehst du das auch so, dass sie es hätten früher sehen müssen? Nein, aber wir kommen von diesem Punkt nicht weg. Also, weil ich mit meinen Eltern nicht mal auf eine Gesprächsbasis komme, wo ich ihnen sagen könnte, dass sie so in ihren eigenen Schuldkomplex verstrickt sind, sozusagen. Das heißt, du würdest deinen Eltern, du verzeihst sogar deinen Eltern, dass sie... Ja. Und hättest gerne einen guten Kontakt wieder mit ihnen. Auf jeden Fall. Aber es funktioniert nicht. Ja. Und diese Störung mit den verschiedenen Rollen, von denen du gerade gesprochen hast, wie viele Rollen sind es eigentlich, von denen du weißt? Also ich weiß das noch nicht so lange, aber ich würde sagen ungefähr 3. Das ist wahrscheinlich jetzt ganz einfach psychologisch gedeutet, zurückzuführen auf die Verletzung, die man dir durch den Missbrauch angetan hat. Ja, so einfach ist es nicht, weil ich auch im Rahmen der Therapie, also es geht mir überhaupt nicht um Schuld in keiner Weise, aber ich habe im Rahmen der Therapie einfach herausgefunden, dass meine Mutter selbst psychisch schwer an Bindungsstörungen sozusagen leidet und mir als Kind nie das Gefühl geben konnte, dass alles in Ordnung ist, sondern ich immer damit beschäftigt war, meine Mutter zu beruhigen. Ach so. Und das ist auf jeden Fall auch ein Teil. Wie ist das? Du bist eine junge Frau von 27 Jahren, bekommst dann so eine Diagnose, die ja schon eine komplizierte psychische Diagnose ist, psychologische Diagnose. Du hast den Missbrauch in deinem Bewusstsein, man hat dir da Schlimmes angetan. Wie lebst du damit, vor allen Dingen jetzt auch mit dieser Diagnose? Ich lese ganz viel. Du liest darüber. Ganz viel? Ja. Aber grundsätzlich gefühlsmäßig ist es schon ein Hammer. Also ja, ich hatte gerade so im ersten Moment gedacht, als du mir das erzählt hast, ich glaube, ich hätte im ersten Moment, wenn ich das erfahren würde, Angst vor mir selbst, weil ich gar nicht... Kontrollverlust. Ja, genau sowas, genau. Ja. Ja. Weil du ja gar nicht in denen, wie du es gerade geschildert hast, wenn du in so einer Rolle bist, ja gar nicht kontrollieren kannst, was du da tust, was du da sagst, was du machst. Nee, das ist eine absolute Notfallreaktion vom Körper. Kann man sowas komplett therapieren? Ja, Gott sei Dank. Also es gibt schon gute neue Ansätze. Das nennt sich Ego-State-Therapie, die darauf ausgelegt ist, dass man diese verschiedenen Selbstanteile integriert. Ach so, und dann irgendwann quasi auch eine Macht darüber hat oder einen Einfluss hat auf alles. Genau, ja. Fällt es dir denn schwer, selbst Bindungen einzugehen, Beziehungen zu Männern zum Beispiel, auch Beziehungsgeschichten? Ja und nein. Also im Moment möchte ich gar keine Beziehung, weil ich einfach viel an mir selber baue, machen tue. Generell bin ich extrem freiheitsliebend. Also das ist das, was Freunde sagen. Ja, du bist ja schon extrem freiheitsliebend. Okay, aber es gibt Freunde. Das heißt, zur Freundschaft, da bist du fähig, das funktioniert. Auf jeden Fall, ja. Und macht den Freunden das nicht Angst, jetzt nachdem sie wissen, was mit dir los ist? Ich spreche darüber nicht mit Freunden. Ach so. Das weiß niemand. Nee, ich spreche auch mit niemandem darüber, dass ich Therapie mache. Aber die müssen dich doch schon mal in diesen merkwürdigen Situationen erlebt haben, wenn du plötzlich eine andere Rolle hast und starr wirst oder sowas. Das passiert ja überwiegend dann, wenn es wirklich Sachen gibt, die mich triggern. Und das ist Gott sei Dank nicht so häufig. Sachen, die dich was? Triggern. Was heißt das, triggern? Triggern, die etwas, also ich werde mit etwas, einem Gegenstand oder einer Frage konfrontiert. Also die irgendwas auslöst. Ja. Gut, aber das kann ja in einem Gespräch mit einem Freund auch passieren. Ist noch nicht passiert? Nee, Gott sei Dank nicht. Was, wenn ich dich fragen darf, wenn ich dir ja nicht zu nahe trete, was wäre denn eine Frage, die dich, wie du es ausdrückst, triggert? Das Krasse ist, ich weiß meistens nachdem ich in dieser Rolle war, weiß ich dann, dass ich so und so reagiert habe, merke ich an meinem Gegenüber, aber ich kann mich eigentlich nicht mehr an die Frage erinnern, die davor rausging. Ich verstehe. Aber es könnte sein, wenn wir jetzt, was ich natürlich nicht machen werde, wenn wir jetzt sehr im Detail über den Missbrauch reden würden. Ich könnte mir vorstellen, dass dich das sehr, sehr. Also es gab eine Situation in der Therapie. Dort wurde gearbeitet, also mit einem Puppenhaus. Mhm. Und dieses Puppenhaus hat quasi zum einen Kindheit und zum anderen irgendwie mein Zuhause, also mein ursprüngliches Zuhause symbolisiert. Mhm. Und der Therapeut fragte mich dann ja, ob ich selber mal Kinder haben möchte und hat sozusagen abgeklopft, ob so mein inneres Kind irgendwie in Ordnung ist. Mhm. Und hat gemerkt, okay, da ist alles in Ordnung. Und ich glaube, dann hat er sowas gefragt wie, ja, warum können Sie nicht zurück irgendwie, wieso gehen Sie nicht zurück einfach zu Ihren Eltern und reden mal ganz normal mit denen? Ja. Mhm. Und dann war ich halt weg, weil für mich das nicht nur das Elternhaus ist, wo es auch passiert ist, sondern der ganze Ort. Also Verstehe. Und dann jetzt sagst du, ich rede mit überhaupt niemandem drüber. Ich erzähle nicht mal, dass ich in einer Therapie bin. Ist das nicht belastend? Im Gegenteil. Im Gegenteil? Mhm. Aber du rufst mich an und erzählst es mir. Ja, du bist ja auch komplett neutral. Und weit weg. Genau, und weit weg. Genau. Also weil es schon ganz gut tut, mal darüber so zu reden, mit jemandem vielleicht ganz Neutralem und mit dem man so nichts zu tun hat. Ja, generell spreche ich nicht mit Freunden darüber, weil ich möchte keine Irritationen. Das ist für mich so ein geschützter Raum gerade und da passiert viel. Mhm. Aber es ist halt schon, es ist gewöhnungsbedürftig, ja. Also man überprüft sich halt von Kopf bis Fuß komplett kritisch und guckt, was passt, was passt nicht und wie ist man und wie reagiert man. Würdest du sagen, seitdem du diese Therapie machst, hast du mehr Angst vor dir oder würdest du sagen, eigentlich habe ich das Gefühl, auf einer guten Spur zu sein? Ich bin schockiert darüber, wie lange das schon ist. Ah ja. Andererseits sehe ich darin auch ein echtes Potenzial, weil ich darüber auch viel gelernt habe. Also ich kann mich zum Beispiel sehr gut in Menschen einfühlen. Aber Annika, das ist einfach Teil, ja. Immerhin, du hast jetzt damit angefangen, du bist erst 27. Ich habe ja schon mit Menschen gesprochen, die 57 oder älter waren und es dann damit anfangen. Dann ist es um ein Vielfaches schwieriger. Ja. Insofern, glaube ich, hast du ganz gute Voraussetzungen, auch wenn du hast ja gerade ja auch die Möglichkeiten geschildert des Erfolges einer solchen Therapie, dass du vielleicht irgendwann auch ein ganz normales seelisches Leben führen wirst können. Ja, ich denke. Ich arbeite dran. Was ist denn dein Traum? Was möchtest du mal sein und was möchtest du mal machen? Beruflich? Ja, oder auch im Leben. Ich muss dir sagen, mir geht's gut. Ich weiß noch nicht, was auf mich zukommen wird, aber ich bin im Gegensatz zu den letzten Jahren wirklich das erste Mal an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, ich fühle mich einigermaßen stabil. Super. Witzigerweise. Dann ist das natürlich eine gute Sache. Da muss man gar nicht so weit in die Zukunft gucken. Dann wünsche ich dir einfach, dass das so bleibt und dass es natürlich immer besser und besser und besser wird. Ja, danke dir. Hat mich gefreut, dass du angerufen hast, Annika. Hat mich auch sehr gefreut. Und alles Gute für die Therapie und viel Erfolg vor allen Dingen. Und gute Nacht noch. Dankeschön, tschüss. Ciao. Ciao. So, meine Lieben, nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Feige. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die sich in ihrem Leben schon mal feige verhalten haben oder im Moment vielleicht dabei sind, sich feige zu verhalten. Es sei, dass sie einen Fehler nicht zugeben, die Wahrheit nicht sagen, vielleicht einem Menschen nicht geholfen haben in einer Notsituation oder vielleicht seid ihr auch zu feige, euch einzugestehen, dass ihr ein verdammt großes Problem habt, zum Beispiel eine schwere Sucht habt und ihr eben sagt, nö, das ist keine wirkliche Sucht und demzufolge ihr zu feige seid, das einzugestehen. Und ich möchte gerne morgen mit Leuten reden, die Opfer von Feigheit waren, in welcher Weise auch immer. Ihr könnt mailen unter domian@wdr.de oder morgen sehr gerne ab 0 Uhr anrufen. Ab 0 Uhr sind immer die Leitungen geschaltet und da könnt ihr anrufen. So, jetzt machen wir weiter mit der Monika 64. Hallo Monika. Hallo Monika. Monika schweigt. Vielleicht hat sie den Hörer daneben gelegt. Monika. Soll ich jetzt den Ton wegmachen? Ja, sehr gerne. Okay. So. Ich habe mir das ja schon gedacht, dass du irgendwo da bist. Jetzt geht Monika mal eben in ihren Puschen zum Fernseher. Und der Ton ist jetzt weg. Sehr gut, sehr gut. Und jetzt können wir beide reden. Okay. Ja. Du bist 64. Ja. Aber der Ton ist immer noch da. Ja, ich versuche gerade wegzumachen. Mach's doch einfach ganz leise. Das ist einfach. Ich mach den gerade weg. Oder mach ihn ganz einfach aus. Können wir noch besser reden. Monika, um was geht's denn? Spreche ich jetzt mit Jürgen? Ja, du sprichst jetzt mit mir, hallo. Ach so, du bist ja am Telefon. Jetzt ist der Ton weg. Ja. Und schon gerade, mit wem rede ich denn jetzt? So, jetzt aber. Jetzt kommen wir aber zur Sache. Ja, mir geht's ja darum, weil ich hatte meinen Sohn, 1980 habe ich einen Junge gekriegt, den habe ich adoptieren lassen. Ja. Das klappt nicht. Da denke ich immer dran, seitdem, immer, jeden Tag. Und ich möchte einfach, was kann ich denn machen? Ich möchte einfach nur wissen, wie es dem geht, weil ich habe ja noch drei andere Kinder. Monika, der Ton muss weg, sonst können wir nicht reden. Ja, der ist weg. Was soll ich denn noch machen? Ja, aber ich höre es ja im Hintergrund. Okay, also 1980... Jetzt gut. 1980 hast du ein Kind zur Adoption freigegeben. Ja, ist jetzt der Ton weg, ist jetzt gut? Ja, ist gut. Warum hast du das damals gemacht? Ja, weil ich hatte schon drei Kinder und dann habe ich den anderen Sohn gekriegt. Dann habe ich eine Tante gehabt, die sagt, Monika, das schaffst du nicht. Gib den doch zur Adoption frei. Da war ich im Krankenhaus, habe ich das auch gemacht. Und seitdem, dann konnte ich ganz lange nicht essen, dann war ich richtig krank. Wie alt waren denn die anderen Kinder damals? Ja, meine Tochter, die ist 1970 geboren. Nee, wollen wir jetzt nicht alles, da muss ich alles ausrechnen. So ungefähr, wie alt waren die damals? Muss ich jetzt gucken. 1970, das war 6 Jahre und acht Jahre und 6 Jahre. Und dieses Kind, das du zur Adoption freigegeben hast, war das Kind von demselben Mann wie von... Nee, das war, ich hatte, das sind alle von anderen Männern. Alle von anderen Männern. Richtig Pech, ich habe einfach nur Pech gehabt. Und dann, der Witz ist ja jetzt, den ich jetzt adoptieren lassen habe, der ist dann später wieder zu mir gekommen, mit dem war ich jetzt fast 30 Jahre zusammen. Moment. Du hast den zur Adoption freigegeben? Ja. Und wie lange war der weg? Wie lange der weg war? Der ist ja immer noch weg. Du hast gerade gesagt, der war dann wieder bei dir und ist jetzt wieder weg? Ja, wo der Sohn geboren ist, dann habe ich ja später wiedergekommen. Dann habe ich gesagt, ich habe den adoptieren lassen, weil der hat sich in der ganzen Schwangerschaft gar nicht um mich gekümmert. Stopp, ich komme nicht mit. Du hast 1980 ein Kind zur Adoption freigegeben. Ja. Wie lange war dieses Kind von dir, das war doch weg dann, das Kind? Ist sofort, als das geboren wurde. Wann hast du hast dieses Kind nie wieder gesehen? Nein, das habe ich zur Adoption gesagt. Oh, da haben wir uns gerade missverstanden. Ich habe das im Krankenhaus noch gesehen, weil ich wollte das gerne sehen. Ich durfte es aber nicht anfassen. Verstehe. So, weil da waren schon die Pflegeeltern. Ja. Und jetzt hast du die Sehnsucht, dieses Kind? Ja, das habe ich immer gehabt. Und auch immer so die ich habe viel geweint, ich konnte nicht essen, ich musste zum Doktor, ich hatte dann... Ja, und auch immer den Selbstvorwurf gemacht, hätte ich das nicht gemacht, ich habe die anderen hast du doch auch groß gekriegt und ich habe tolle Kinder. Man kann ja wirklich sagen, wenn man drei groß kriegt, kriegt man auch vier groß. Ja, aber ich weiß nicht, ich musste auch dann von Sozialhilfe leben und das war für mich dann ganz schwer. Da habe ich eine Tante gehabt, ach, das schaffst du doch nicht. Mhm. Und dann, also meine große Tochter, die hat dann Hotelfachfrau gelernt. Der andere Sohn, der war auf dem Gymnasium. Der ist in Norderney, der ist Koch geworden. Also lass mich was fragen. Immer da drunter. Das tut mir so weh irgendwie. Ist aus allen Kindern ist also was geworden? Was geworden, ja. Ich habe mich auch um alle gekümmert, Ich möchte nochmal, damit ich es richtig verstehe, sag mir nochmal, wie alt du warst, als dieses Kind geboren wurde. Da war ich 32, also bin ich fast 32, so ungefähr 32. Hast du denn Versuch unternommen, herauszubekommen, wo dieses Kind ist? Nein, ich habe den ja adoptieren lassen, das kriegt man ja nicht raus. Das kriegt man überhaupt nicht raus. Das ich denke das so. Mhm. Ich muss ja zum Notar gehen, alles unterschreiben. Da war ich schon richtig krank. Ich kenne auch nur die Gegenseite, dass die Kinder dann versuchen, ihre leiblichen Eltern herauszubekommen. Es gab aber noch nie irgendein Schreiben. Kein Anruf, gar nichts. Gar nichts. Was würdest du, ein Junge war das, ne? Das war ein Junge, ja. Mhm. Ich denke mal, dass es ihm ganz gut geht, aber ich denke immer, du hast noch einen Sohn. Ich bin ja auch schon 64. Ich möchte einfach nur wissen, ob es ihm gut geht. Ja, was würdest du diesem Sohn denn sagen, wenn der heute vor dir stünde? Ja, ich würde ihm das sagen, warum das war. Ich würde ihm das genau erklären und erzählen. Würdest du ihm noch anders erklären, wie du es mir gerade erklärt hast? Ja, dann ich würde ihm das genauso sagen. Ich habe den total lieb. Ich habe den ja gesehen, als er geboren wurde. Mhm. Und ich durfte den ja nicht mehr anfassen. Dann kam schon das Jugendamt. Mhm. Dann habe ich ja nur noch geweint. Und dann habe ich fast ein ganzes Jahr konnte ich nicht essen. Dann habe ich mir immer so Suppen gemacht, so dünne Suppen, da durften keine Stücke drin sein, da habe ich gedacht, ich sticke. Ich habe immer gedacht, boah, wo ist dein Sohn, was macht der? Habe ich immer, ist der krank oder wie geht's dem? Ja, das heißt, letztendlich ist das so eine Schuld, die du jetzt seit über 30 Jahren mit dir herumträgst. Ja. Ein schlechtes Gewissen. Ja, richtig schlechtes Gewissen und mir geht's auch nicht gut. Das heißt, aber da... ich weiß nicht, wie das so juristisch ist, ob du initiativ werden kannst. Das kriegen wir aber gleich noch gerne raus für dich. Wenn das nicht, weiß ich ja nicht. Deswegen habe ich ja angerufen. Das möchte ich ja gerne wissen. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Mhm. Nehmen wir mal an, das heißt, dann würdest du ja nur warten können auf eine Initiative von deinem Sohn. Mhm. Und wenn nicht, kann man denn nirgendwo nachfragen. Ich will ja nur wissen, ob es ihm gut geht. Dann bin ich schon zufrieden. Mhm. Was ist denn eigentlich mit dem Vater dieses... Ja, der ist jetzt komischerweise, ich wohne hier, wo ich jetzt wohne, der ist jetzt hier hingezogen, zwei Türen weiter. Der fragt immer, habe ich gesagt, kümmere dich doch auch mal drum, ne? Und der Vater war damals mit der Adoption auch einverstanden? Nein. Wir haben uns getrennt, weil der hatte ganz... Ich habe mit dem erstmal zusammen gewohnt, dann ist er immer weg gewesen. Er hat immer sein Geld in den Spielautomaten geschmissen, ist nachts nach Hause um 3 Uhr gekommen, hat geschimpft. Und dann habe ich gesagt, dass er ausziehen soll, weil die anderen Kinder mussten ja drunter leiden. Das wollte ich nicht. Mhm. Dann jetzt wohnt er, jetzt fragt er immer, ist er jetzt auch schon 60? Ja. Ich gesagt, ja. Aber er hat das ja genauso dann mit verursacht, wie du. Der hat sich gar nicht darum gekümmert. Ich habe immer nur geweint, nichts gegessen, ich war richtig krank. Was sagen denn deine anderen beiden Kinder zu der ganzen Sache? Dann Mama, kümmere dich doch mal drum, wir möchten ihn mal. Ich habe gesagt, das geht nicht, der ist adoptiert, den könnt ihr bestimmt nicht kennenlernen, wenn er das nicht möchte. Ich weiß ja nicht, der ist adoptiert. Mhm. Weiß ja nicht, wie das da so, ich habe keine Ahnung. Ja. Also, das kriegen wir jetzt für dich raus. Wahrscheinlich werden jetzt schon viele Zuschauer und Zuhörer uns gemailt haben, wie die Lage ist. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht genau. Ich auch nicht sehen kann. Ich möchte nur wissen, ob es dem gut geht. Ja, das habe ich ja schon verstanden. Ja. Monika, also wir machen uns jetzt mal schlau und wir melden uns bei dir nochmal und werden dir dann sagen, was man machen kann oder ob du überhaupt was machen kannst. Wenn du nichts machen kannst, bist du dazu verurteilt, zu hoffen, dass er irgendwann etwas unternimmt. Ich hatte gerade eine Nummer von Pro Familia gekriegt, am Anfang, als ich angerufen habe, aber ich weiß ja nicht, ob die mir helfen können, keine Ahnung. Also wir rufen dich mal zurück und... Wir sind schon wieder am Zittern. Mir geht's, manchmal schlafe ich die ganze Nacht nicht. Ja. Denk so oft daran, das ist ganz schlimm. Du legst auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ja, gut, danke. Alles gut, Monika, tschüss. Tschüss. Die Monika, die mich zwischendurch manchmal gar nicht verstand, wenn ich dazwischen was fragte. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik Christoph Gellert. Und morgen, nochmal der Hinweis auf morgen, heißt das Thema Feige. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die sich in ihrem Leben schon sehr feige verhalten haben und deshalb vielleicht auch ein schlechtes Gewissen haben oder vielleicht auch zu ihrer Feigheit stehen, weil sie sagen, es ging nicht anders, ich musste feige sein. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten reden, die Opfer von Feigheit geworden sind. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, mailen gerne domian@wdr.de und ab 1 Uhr sind wir für euch da. Radio 1 Live, WDR Fernsehen. Schöne Nacht, gute Nacht, bis morgen, bye bye.